Nachricht 1. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan hat auf der diesjährigen Kunstmesse Art Basel in Miami, einer der größten Kunstmessen der Welt, mit einem neuen Kunstwerk für Schlagzeilen gesorgt. Der 59-Jährige ist unter anderem durch das Kunstwerk America bekannt geworden. Eine Plastik, die eine voll funktionierende Toilette US-amerikanischer Bauart aus 18-karätigem Gold darstellt und von den Ausstellungsbesuchern tatsächlich benutzt werden konnte. Dieses Mal hat Cattelan bei der Art Basel echte Bananen mit Panzertape an die Wand geklebt. Die auffällige Installation, die den Titel Comedian trägt, symbolisiere, wie der Leiter der ausstellenden Galerie in einem Fernsehinterview erläutert, einerseits den globalen Handel, andererseits sei sie aber auch als humorvolle Darstellung zu verstehen. Bereits am Eröffnungstag der Art Basel wurden 2 der 3 getapten Bananen für jeweils 120.000 US-Dollar, 108.000 Euro, verkauft. Fotos der Installation stiegen innerhalb weniger Stunden zu den meistgeteilten Bildern in den sozialen Netzwerken auf. Auch die internationalen Medien, von CNN bis BBC, berichten über das ungewöhnliche und komödienhafte Kunstwerk von Maurizio Cattelan. Nach eigenen Angaben sei der Künstler bereits ein Jahr vor der Kunstmesse auf diese extravagante Idee gekommen. Er habe an einer Skulptur gearbeitet, die mit ihrer Form an eine Banane erinnern sollte. Als Inspiration habe ihm eine echte Banane gedient, die er auf seinen Reisen jedes Mal im Hotelzimmer an die Wand gehängt habe. Im Laufe der Zeit habe er mehrere Modelle der geplanten Plastik erstellt, zuerst aus Harz, dann aus Bronze, um schließlich doch zu seiner ursprünglichen Idee einer echten Banane als plastischem Kunstobjekt zurückzukehren. Nun werden die 3 Bananen, die in einem Lebensmittelladen in Miami gekauft wurden, als Kunstwerk auf der Art Basel ausgestellt. Sobald die Messe vorbei ist, können die neuen Besitzer die kostbaren Stücke abholen. Die Kommentatoren befürchten allerdings, dass letztere dann schon bräunlich und matschig sein könnten. Wie das Kunstwerk vor dem Verderben zu schützen sei, darüber äußern sich weder die Vertreter der Galerie noch der Künstler selbst. Laut New York Times hätten die 3 Käufer vor allem die Idee des Kunstwerks erworben. Jeder habe dazu ein Echtheitszertifikat und schriftliche Anweisungen für die Erneuerung der Banane und des Panzertapes erhalten.